Kapitel 3. In der Bergbahn sind nur wenig Leute, eine Mutter mit einem kleinen Kind, ein Pärchen, das sich umarmt, und ein dünner Mann. Er sitzt vorne mit dem Rücken zu Emma. Er trägt einen Hut auf dem Kopf, darunter sieht man schwarze Haare. Das ist doch... Emma erschrickt, das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Aber sie kann nicht weglaufen, die Türen sind schon zu. Was macht er hier? Verfolgt er mich? Warum? Plötzlich dreht sich der Mann um. Nein, doch nicht. Emma lehnt sich zurück und macht kurz die Augen zu, aber irgendwie ist sie nervös. Zuerst war da vor dem Hotel der Mann aus dem Zug, dann die Sache mit der Handtasche. Endlich ist die Bahn oben auf dem Berg. Emma steigt schnell aus. Brr, ist das kalt! Sie zieht ihre Mütze tiefer ins Gesicht. Überall ist Eis, man kann nur schlecht laufen. Als Emma um die Ecke biegt, sieht sie schon die roten Mauern. Sie bleibt kurz stehen und schaut die Ruine an. Wirklich ein schönes Schloss. So starke und dicke Mauern. Durch das Elisabethentor geht sie in den Schlossgarten. Von der Terrasse aus hat man einen tollen Blick auf Heidelberg. Unter der alten Brücke fließt der Neckar ruhig in leichten Kurven durch die Stadt. Jemand aus ihrer Au-pair-Familie hatte Emma einmal erzählt, dass der Fluss früher im Winter sehr gefährlich war. Das Eis zerstörte immer wieder die Brücken. Und das Wasser floss in die Stadt und überschwemmte die Häuser. Emma friert plötzlich. Außerdem ist es jetzt schon ziemlich dunkel. Sie dreht sich um und geht mit schnellen Schritten zum Eingang. Das Schloss macht bestimmt bald zu.